A13. Hören Sie. Vergleichen Sie mit der Getränkekarte. Was bekommen die Gäste? Hier bitte die Speisekarte und die Getränkekarte. Möchten Sie einen Aperitif vor dem Essen? Ja, ich nehme gern einen Whisky mit Eis. Guten Abend. Was darf es sein? Einen Gin Tonic, bitte. Einen Sherry, bitte. Ich hätte gern einen Rotwein. Was empfehlen Sie? Probieren Sie mal den Château de Mougins. Dann bitte ein Glas Château de Mougins. Bitte sehr. Und für Sie? Ein Mineralwasser, bitte. Für Sie den Sherry, für Sie den Gin Tonic. Ich bekomme den Gin Tonic und Sie den Sherry. Verzeihung. Schon gut. Bekommen Sie den Weißwein? Ich warte schon 20 Minuten. Nein, keinen Weißwein. Den Rotwein. Den Château de... Natürlich. Entschuldigung. Kommt sofort. A14. Hören Sie und lesen Sie die Dialoge. Notieren Sie, was die Gäste bestellen. Hier bitte die Speisekarte und die Getränkekarte. Möchten Sie einen Aperitif vor dem Essen? Ja, ich nehme gern einen Whisky mit Eis. Guten Abend. Was darf es sein? Einen Gin Tonic, bitte. Einen Sherry, bitte. Ich hätte gern einen Rotwein. Was empfehlen Sie? Probieren Sie mal den Château de Mougins. Dann bitte ein Glas Château de Mougins. Bitte sehr. Und für Sie? Ein Mineralwasser, bitte. Für Sie den Sherry, für Sie den Gin Tonic. Ich bekomme den Gin Tonic und Sie den Sherry. Verzeihung. Schon gut. Bekommen Sie den Weißwein? Ich warte schon 20 Minuten. Nein, keinen Weißwein. Den Rotwein. Den Château de... Natürlich. Entschuldigung. Kommt sofort.